Es zweifelt der Mensch immer wieder an Gott, seiner Gnade und seiner Liebe. Doch fragst du dich, woher weiß ich, dass er mich liebt? Denke dann doch daran, was er getan. Als er für mich starb, war es Liebe. Als er mir vergab, tat er's aus Liebe. Für mich gab er sich selber her. Ich weiß gewiss, was auch immer geschieht, es ist Liebe. Und weil ich es weiß, darum leb ich auch weiter mit Jesus, jetzt und auf ewig. Wenn ich für ihn geb, was ich bin, enttäuscht er nicht. Er tat alles für mich, darum weiß ich gewiss, was er tut, das ist gut, er ist lieb.